eingeschlossen in mein Bernsteinzimmer, lass ich euch allein. Seht zu, dass ich selber Land gewinne und kehre irgendwann zurück. In mein Bernsteinzimmer.